Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Davos ist der Ort, an dem sich ab heute wieder die Wirtschaftselite der Welt trifft beim Weltwirtschaftsforum. Normalerweise geben sich da auch die Top-Politiker der Welt die Ehre. Drei der üblichen Besucher fehlen aber diesmal. Donald Trump, Grund, Haushaltsstreit zu Hause, Theresa May. Der Grund ist hinlänglich diskutiert. Und auch der französische Präsident Emmanuel Macron wird nicht da sein. Kleine Vermutung an der Stelle, der will sicher nicht noch mehr Öl ins Feuer der Gelbwesten schütten, indem er sich mit den Bonzen der Welt zeigt. Almut Möller ist weiter an meiner Seite. Ist Davos ohne die drei weniger gewichtig? Also ich finde das richtig, die Entscheidung der drei zu sagen, wir haben Dinge zu Hause zu tun. Und zwar ganz wesentliche Dinge, und dafür sind auch alle drei gewählt und setzen ihre Prioritäten richtig. Umgekehrt ist sicher auch nicht verkehrt, dass die deutsche Bundeskanzlerin da ist und auch mal dort der gespannten, versammelten Wirtschaftselite erklärt, wie eigentlich eine deutsche, hoffentlich auch eine deutsch-französische, jetzt so im Nachklang von Aachen. Schönes Beispiel könnte ja sein, dass die Bundeskanzlerin jetzt eben schon Politik macht entlang des Aachener Vertrags, deutsch-französisch, ein paar Dinge erklärt. Das ist eine schöne Idee. Die beiden könnten viel Zeit sparen, viele Termine absprechen. Da fährst du hin, Emmanuel, da fährst du hin, Angela. Ja. Na, warum nicht? Ja. Sollte man stärker praktizieren. Und ich meine, das ist schon relevant, wenn dann eine Regierungschefin von einem solchen Format, von einer solchen Bedeutung mal ihre Lesart der aktuellen Dinge vorträgt. Das kann auch dazu beitragen, die Dinge zu entdramatisieren ein wenig. Die nüchterne Art der Bundeskanzlerin, die behagt mir da etwas mehr als vielleicht andere Protagonisten, die da zu erwarten sind. Aber doch zumindest eine schwergewichtige europäische Vertretung, und es sind ja eine ganze Reihe von anderen Europäern auch dabei, auch aus den EU-Institutionen, Kommissare und so weiter, dass man sich aus diesen Gesprächen nicht raushält. Aber es ist natürlich auch klar, dass dieses Treffen etwas anderes ist als das, was Frau May gerade in ihrem Parlament durchmacht. Nicht wahr? Das ist der Job, für den sie gewählt ist. Da ist ein Job zu erledigen, wirklich dringend. Davos ist ja eine Institution, die möglicherweise auch für etwas steht, was gerade so ein bisschen zusammenbricht. Die Wirtschaftselite, die sich da trifft, die globalisierte, die vernetzte Welt, die, das wäre jetzt die positive Erzählung, auf Kooperation setzen, auf internationalen Handel und Austausch. Oder ist das zu viel der Interpretation, wenn da schon Risse kommen in dieses Gebäude? Naja, ob das unbedingt sozusagen Davos ist, nicht wahr? Das ist ja schon auch ein Treffen von einer Wirtschaftselite mit Interessen, die dann sozusagen auch sich einen Platz sucht in der politischen Debatte und der Debatte der internationalen Politik. Das ist natürlich auch legitim, aber man sieht eben auch da, da bin ich bei Ihnen. Also diese Welt ist eigentlich keine, wo miteinander reden und Kooperation gerade sozusagen die Erzählung ist, die größte Konjunktur hat. Mhm. Und wenn man jetzt sich vorstellt, wie einige dort, auch der etwas handfesteren, deftigen Rednerinnen und Redner dort vielleicht nochmal ein Beispiel dafür liefern. Politik inzwischen, also ich denke an die Vertretung aus Brasilien beispielsweise, Tropen-Trump, wie man sagt, Bolsonaro. Ich wollte es jetzt nicht sagen. Also reicht es aus, sich sozusagen dann das anzuhören und sich dann darüber aufzuregen, dass das irgendwie da ist? Ich glaube, man müsste sehr viel stärker wieder an echten Kooperationsformaten und Gesprächsformaten arbeiten. Ich frage mich, ist da so viel Raum? Ja, es gibt ja auch die negative Davos-Erzählung, also die Kritik früher, als dann noch keine Bolsonaros und andere aufgetreten sind, die ja auch eher so aus einer linken, sozialdemokratischen Ecke kam, dass das eben auch so eine Versammlung ist, die letztendlich auch das Ziel hat, die Reichen reicher zu machen, mit dem Preis, dass die Armen ärmer werden. Also die verantwortungslose Globalisierung. Dieses Feindbild haben ja auch viele immer wieder in Davos gesehen. Und Emmanuel Macron, als er da war vor einem Jahr, hat das übrigens auch direkt angesprochen und hat gesagt, dass diese liberale, freie, marktwirtschaftliche Welt mehr Menschen Vorteile bringen muss, um akzeptiert zu werden. Tja, und jetzt ist er gar nicht da, um diesen Diskurs weiterzuführen. Gut, er führt den Diskurs ja zu Hause weiter. Er führt ihn sicher weiter gemeinsam mit Berlin. Er führt ihn weiter auch im Vorfeld der Europawahlen. Ich glaube, das ist ja ein ganz entscheidendes Thema. Die Frage ist ja nur, wo sind die wichtigsten Arenen? Wo muss ich das tun? Und da würde er vielleicht gedacht haben, Davos ist jetzt gerade nicht die Hauptarena. Das wagt mir. Solange er keine gelbe Weste anzieht.